Sie nahm sich einen Vorhang vor ihn. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar.